Feige zerfressen. Gelauten hohen Imzer auf dem Paar hat er seine ganze Jugend nur nicht ihre Träume vergessen. Lange das Dach nie den Himmel der Trüber war. Meine Stimme ist nicht ganz glockenrein. O ihr, die ihr durch Himmel und Hölle vertrieben, ihr Mörder, denen viel Leides getan, warum seid ihr nicht im Schoß eurer Mütter geblieben, wo es stille war und man schlief und war da? Stimmt auch nicht. Ihr aber sucht noch in der zitternden Viren, wenn ihr schon seine Mutter vergisst. Prinzess und Fluchend, und so weiter nicht ohne Zerren, immer das Land, wo es besser zu leben ist, immer das Land. Es ist schön im Dunkeln, mit dem Champagner im Leib und mit Heimweh ohne Erinnerung. Schlendert euch Höllen! Gepeitscht durch Paradiese, still und rinzend, vergehenden Gesicht. Träumt ihr gelegentlich von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel drüber? Von einer kleinen Wiese mit blauem Himmel. Mit blauem Himmel.